Der Hamburger Autor und Taxifahrer Adolf Schröder, der zahlreiche Hörspiele sowie Drehbücher, Romane und Kinderbücher verfasst hat, ist unseren Hörern vor allem durch die Kriminalhörspielreihe Berger und Levin bekannt. In Tecumseh erzählt er die Geschichte eines kleinen Jungen, der sich seltsam entrückt an Szenen seines Lebens erinnert, als wäre es längst vorbei. Die Regie dieses Hörspiels, das im Mai 1990 zum Hörspiel des Monats gewählt wurde, hat Bernd Lau. Schlagt die große Trommel, Brüder. Dies ist kein Wort der Begeisterung und der schnellen Gedanken. Dies ist ein Wort, in Ruhe und Schweigen zu betrachten und zu erwägen. Geht in die Zelte und in den Schatten der Bäume unseres Waldes. Sprecht mit dem Gras und dem Wasser, mit den Wolken des Himmels und den Sternen der Nacht. Tecumseh hat gesprochen. Ich stand im Garten und sah, die Hände auf dem Rücken verknotet, mein Körpergewicht auf das linke Bein gelagert, auf eines der großen Blumenbeete, wo eine Vielfalt von Stauden, alle von meinem Vater gepflanzt, in voller Blüte standen. Hinter mir hörte ich meinen kleinen Bruder rufen, der mit einem Kinderfahrrad immer wieder um das große Haus herumfuhr. Das ständige Klingeln der Fahrradglocke ärgerte mich. Ich hatte begonnen, den kleinen Bruder in meiner Fantasie Babyface zu nennen. Die Fenster des Esszimmers standen weit offen und ich hörte das jetzt einsetzende Klavierspiel. Ich wusste, dass es meine Schwester war, die spielte. Es konnte nur sie sein. Meine Mutter rührte das Klavier schon lange nicht mehr an. Seit der Krankheit meines Vaters begann der Garten sich langsam zu verändern. Die Beete hatten etwas von ihrer Symmetrie verloren. Die Wege ihre klare Linie. Die große Rasenfläche ihr Ebenmaß. Es war das sich ausbreitende Unkraut, das den Garten fast unbemerkt in Besitz nahm, das durch den dick gestreuten Kies der Wege drang und zwischen den Stachelbeerbüschen schon ungehemmt wucherte. Ich wusste, dass hier etwas vor sich ging, was mein Vater nicht geduldet hätte. Markus, komm bitte zum Essen! Heute erwarteten wir die Ankunft des Vaters, der aus dem Krankenhaus kam. Er hat Urlaub bekommen. Für einen Tag. Er kommt zu Besuch! Früher hatte ich es geliebt, wenn meine Schwester Klavier spielte. Aber jetzt, nachdem sie sich so verändert hatte, klang auch das Klavierspiel anders. Hast du dir wenigstens die Hände gewaschen? Ich hatte immer das Gefühl, Hans spreche nicht gerne mit mir. Seine Worte klangen für mich immer abfällig und irgendetwas schien Hans an mir nicht zu mögen. Mein Vater lag auf der weiß lackierten Gartenliege. Er war korrekt, wie immer, mit einem dunklen Anzug gekleidet. Sein jetzt fast weißes Haar war sorgfältig gekämmt. Seine buschigen grauen Augenbrauen waren im Krankenhaus noch gewachsen und behüteten seine Augen, die tiefer lagen als sonst. Scharf zeichneten sich die Falten rechts und links des Mundes ab. Hast du mir was mitgebracht? Hast du mir gar nichts mitgebracht? Ab und zu fuhr ein Windhauch durch die Blätter des Ahorns und ließ sie rascheln. Stumm beobachtete ich die Szene, in der jetzt die Mutter ein kleines, eingewickeltes Paket unter ihrem Stuhl hervorzauberte und es dem Vater in die Hand schob, der es an Benny weitergab. Immer wieder sah ich zu dem Mann auf der Liege, der so stumm und abwesend erschien. Ich erwartete jeden Augenblick, dass er sein Schweigen brechen, aufstehen und sich auf seinen angestammten Platz neben der Mutter an den Tisch setzen würde. Niemand von den anderen schien mich zu vermissen. Niemand rief mich. Gerade das ließ das gute Gefühl, mit dem der Tag für mich begonnen hatte, noch anwachsen. Bedeutete es doch nichts anderes, als dass Zeit genug war. Für alles. Vom Haus her näherte sich jetzt Emily der Gruppe unter dem Ahorn. Ich sah der Schwester mit Misstrauen entgegen, beobachtete, wie sie sich einen Stuhl an den Tisch heranzog und wie die Mutter ihr ein Stück Kuchen auf den Teller legte. Ich starrte hinüber und wartete von Minute zu Minute voller Angst und bereit zum Entsetzen auf die laute, angreifende Stimme der Schwester. Aber alles blieb still, als hätte die gläserne Ruhe der Gruppe auch die Schwester sanft umschlossen. Ich schaukelte wieder. Markus! Markus, komm schon her! Markus, sag deinem Vater auf Wiedersehen! Ich sah, dass auch Emily die Gruppe unter dem Ahorn verließ und mit schnellen Schritten. Sie wurden von Tag zu Tag hastiger, ungeduldiger. Bald wird sie nur noch rennen. Im Haus verschwand. Markus! Ich sprang von der Schaukel und ging langsam auf die Gruppe zu, dem Ende des Tages entgegen. Dieses Mal sah mich mein Vater an und lächelte fast. Er streckte mir seine Hand entgegen. Eine leicht zitternde, mit gelblicher Haut bespannte Greisenhand. Warum macht Emily nicht wenigstens das Fenster zu? Meine Schwester spielte, wie jetzt so oft, wenn eine ihrer Anfälle, wie Hans sie abfällig nannte, bevorstand, so laut und aggressiv, dass ich die Töne oft auch im Schlaf zu hören glaubte. Mein Vater hatte sich auf die Liege zurückfallen lassen. Seine Augen waren geschlossen. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich, wie alt mein Vater war, und es war die Ankündigung eines großen Schmerzes. Am Haus vorbei betraten zwei Männer in weißer Kleidung den Garten, näherten sich. Einer von ihnen schob einen Rollstuhl. Ich drehte mich um und lief in den hinteren Teil des Gartens. Ich versteckte mich hinter der großen Buchenhecke des Komposthaufens, als käme alles darauf an, nicht entdeckt zu werden. Der Schawano aber ritt im Trab dem Lager seiner Freunde zu. Das Gesumm der Todesboten hatte alle Unentschlossenheit verscheucht. Häuptlinge der Dakota, was ist ein Bach, der in die Ebene fließt? Jeder Knabe kann ihn überspringen. Aber er sendet sein Wasser dem Vater der Ströme zu. Alle Wasser dieses Landes fließen in den Vater der Ströme. Und niemand kann ihn überspringen. Ich wachte an diesem Morgen schon um 6 Uhr auf. Vorsichtig bewegte ich mich zur Zimmertür. Wobei ich, als ich am Bett des Bruders vorbeikam, mit einer eigenartigen Befriedigung feststellte, wie fest der Schlaf auf dem Gesicht von Benny lag und ihn zu einem ungefährlichen, liebenswerten Geschöpf zu machen schien. Lautlos öffnete ich die Tür und lief über den großen Flur, wo Hans oft lange Tischtennisturniere mit seinen Freunden veranstaltete. Ich schlich durch die Diele zur Haustür und verließ das Haus. Die frische, lichtgefilterte Herbstluft schien in meinen Lungen leicht zu prickeln, als enthielte sie wie weiße Brause kleine, perlende Kohlensäurebläschen. Ich rannte durch den Vorgarten zu der Kastanie und kletterte hinauf, bis an den Gipfel. Ich glaubte nicht, die Blätter sprächen miteinander oder zu mir. Aber ich empfand das Sausen und Wispern des Windes und das aufbrausende Rascheln der Blätter doch als eine Art Sprache, die ich nur noch nicht verstand. Hier saß ich oft stundenlang, auch wenn es windig war. Schon in der Diele hörte ich die Stimme von Hans. Mach jetzt endlich auf! Mach die Tür auf, verdammt nochmal! Er rüttelte mit der Hand an der Klinke der Badezimmertür. Die Mutter stand in der Türöffnung des Elternschlafzimmers. Benny hatte sich an sie gedrängt. Einen kurzen Augenblick hatte ich die Hoffnung, der Vater würde hinter der Mutter aus dem Zimmer treten. Hans, bitte, hör auf! Warum benutzt du nicht unser Badezimmer? Meine Sachen sind da drin. Soll ich im Pyjama zur Uni gehen? Es war nicht das erste Mal, dass Emily sich so unverständlich verhielt. Sie musste wissen, dass die anderen auch auf das Badezimmer angewiesen waren. Und die Bosheit, die so offensichtlich ihr Handeln bestimmte, empörte mich. Emily! Ich sag's zum letzten Mal! Mach die Tür auf! Hans, ich bitte dich. Emily verließ, am Mund blutend, über den sie schützend die Hand hielt, das Badezimmer. Das schwarze Kleid, das sie trug und auf dessen Oberteil das Blut tropfte, ließ sie für einen Augenblick zu einer der toten Frauen werden, die an der Leiche eines gefallenen Kriegers ihr Klagelied anstimmten. Ich bringe mich um. Die Mutter und Tante Almut brachen zu ihrem jetzt täglich stattfindenden Besuch im Krankenhaus auf. Die Mutter fragte nicht mehr, ob ich mitkommen wollte. Pass ein bisschen auf Benny auf. Seit 2 Monaten fragte sie mich nicht mehr. Ich nahm Benny mit in den Garten, wo ich weiter in meiner Erdhöhle arbeiten wollte. Warum schreit Emily immer so fürchterlich? Das letzte Mal, als ich im Krankenhaus gewesen war, lag der Vater mit einem blassen, gelblich verfärbten Gesicht in dem hohen Krankenbett. Warum schreit Emily immer so fürchterlich? Sie schreit, weil sie wütend ist. Warum ist Emily immer so wütend? Weil sie es eben ist. Glaubst du, sie hört endlich mal wieder damit auf? Nein. Sie ist krank. Sie hört nicht wieder damit auf. Benny wurde es bald zu langweilig. Er lief nach vorn und spielte mit dem Nachbarjungen. Ich hörte sie herumbrüllen. Und manchmal hörte ich mit dem Graben auf, als machte mich dieses fröhliche Geschrei auf eine geheimnisvolle Weise auf etwas neidisch, was ich nicht verstand. Hier bist du, Markus. Ich habe dich überall gesucht. Ich baue eine Höhle. Wenn sie fertig ist, schlafe ich da drin. Markus, ich muss dir etwas sagen. Etwas Trauriges. Komm zu mir. Ich rührte mich nicht. Dein Vater ist gestorben. Einen Augenblick hörte ich auf zu atmen. Dann nickte ich mit dem Kopf. Ich war froh, hinter mir die gerade weiß gestrichene Wand zu fühlen, die ich mit beiden Händen berührte, als brauchte ich etwas, das mir Widerstand leistete. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Eine Zeit lang betrachtete ich, als sehe ich es zum ersten Mal, das Bild, das neben der Schiebetür zum Zimmer des Vaters hing und eine zur Abfahrt bereite offene Kutsche zeigte, mit einem jungen, glücklich aussehenden Pärchen auf der gepolsterten Bank. Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich. Hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Ich sah hinüber zu Emily, dann zu Tante Almut und Benny. Ich hörte die leise, jetzt wispernde Stimme der Tante, die Benny etwas vorlas. Ich sah den Augen von Babyface an, dass dieser dem Einschlafen nahe war, und schlich aus dem Zimmer. Ich gehe jetzt und hole Mutter aus dem Krankenhaus ab. Ich will mit, ich will mit. Ich betrat das Elternschlafzimmer. Allein war ich noch nie in diesem Zimmer gewesen. Und als ich meinen Blick langsam herumwandern ließ, über die Ehebetten, über das Bild an der Wand, über die Nachttische mit den Lampen, hatte ich das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Was machst du hier eigentlich? Markus, wo warst du? Sie saßen alle beisammen. Die Mutter, Tante Almut, Benny und sogar Emily. Markus, wo warst du? Ich ging zu ihr und blieb neben ihr stehen. Ich fühlte mich hilflos und beklommen und wusste nicht, ob ich die Mutter oder die Mutter mich trösten sollte. Ich zwang mich, Tränen in meine Augen zu bringen und war froh, als ich spürte, wie zwei oder drei ihre warme, brennende Spur über mein Gesicht zogen. Bevor wir das Beerdigungsinstitut betraten, griff ich nach der Hand meiner Tante, deren Haut sich rau und überraschend kühl anfühlte, was mir ein beruhigendes Gefühl gab. Als würde die Kühle durch meine Hand in meinen Körper strömen. Der Raum war klein und fensterlos. Sofort dachte ich an eine Gruft, in die hinabzusteigen in meinen Büchern eine der größten Mutproben war. Emily, soll ich nicht mit dir gehen? Auf einem Podest in der Mitte des Raumes stand ein offener Sarg, in dem der Vater lag, bis zum Hals bedeckt mit einer Decke aus Papier. Seine Hände hatten sie über der Decke gefaltet. Hat das die Mutter getan? Oder ist er so gestorben? Ich schlug die Augen nieder und blieb so stehen, bis wir den Raum wieder verließen. Emily, soll ich nicht mit dir gehen? Als wir zurückgingen, kam uns Emily entgegen, den Blick auf die Platten des Fußwegs geheftet, mit schnellen und hastigen Schritten. Sie blickte nicht auf, als Tante Almut sie ansprach. In der Nacht wachte ich auf. Ich stieg in die Küche hinunter, ohne Licht zu machen. Holte mir aus der Speisekammer ein Glas mit Pflaumen. Zog an dem roten Gummiring, bis die Luft unter den Glasdeckel drang. Und schlang mit einem Heißhunger, der mich anekelte, den Inhalt des Glases hinunter. Ich achtete nicht darauf, dass der dunkelrote Saft auf meinen Schlafanzug tropfte. Tecumseh will euch sagen, warum ihr die Erdgeborenen hasst. Ihr hasst uns, weil ihr uns ermordet habt. Weil ihr unsere Seelen getötet, unsere Leiber vergiftet habt. Weil ihr uns eure Krankheiten, eure Laster, eure Habgier gebracht habt. Ihr hasst uns, weil ihr das alles getan habt. Und weil ihr eure eigene Seele belügen und betrügen müsst. Trink noch etwas Milch, Markus. Sie ist so gesund und ganz frisch. Die Mutter war nicht mit dem Auto. Sie hatte Bremen mit Emily schon einen Tag vorher verlassen. Und ich stellte mir vor, wie die beiden Frauen in einem Eisenbahnwagen die Reise zurücklegten, neben dem Sarg sitzend, in dem der Vater liegen musste. Ich hatte es gesehen. Trink doch, Markus. Ich nahm das Glas und trank die Milch, wobei ich die Augen schloss, um ihre Farbe nicht sehen zu müssen. Wer ist denn das, Tante Almut? Tante Almut betrat mit einem älteren Mann die Küche, dessen freundliches Gesicht überwölbt wurde von einer eierschalfarben glänzenden Glatze. Kommen Sie herein, Herr Backhaus, hier sind die zwei. Ich ärgerte mich, dass ich die unbefangene, trauerlose Art, die Babyface ganz offen zeigte, auch in mir selbst spürte und zugleich den Zwang, sie zu unterdrücken. Kommt mal her, ihr beiden. Der Mann nahm aus einer Tüte zwei große, gelb und feucht schimmernde Birnen. Ich nahm die Birne vorsichtig an und im gleichen Augenblick spürte ich eine mich überströmende, fast maßlose Dankbarkeit, die mich zwang, mich erschreckt und wortlos von dem Mann abzuwenden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Obwohl die Töne sanft und ohne jede Herausforderung waren, erschrak ich. Ab und zu starrte ich auf den erhöht aufgestellten Sarg, gegen das mahagonibraun schimmernde Holz mit Messingbeschlägen geschmückt. Und ich hatte das Gefühl, gegen eine Mauer zu starren, die nicht aus Holz war. Ich wusste nicht, ob ich wirklich sehen wollte, was dieser schöne, langgestreckte, so sorgfältig polierte Gegenstand, von dem ich wusste, dass er hohl war, verbarg. Amen. Was mich erschreckte, war das völlige Versagen meiner Fantasie, die mir sonst die Möglichkeit gab, mir alle Ereignisse auf meine Weise zu erklären. Ich drehte mich schnell zu Alfons um, um in dessen Gesicht vielleicht einen Anhaltspunkt zu finden. Ich sah sein Lächeln, als sich unsere Blicke trafen. Hallo, Markus. Ich verstand nicht, warum ich bei diesen Worten ein kurzes, heftiges Gefühl von Wut unterdrücken musste. Sowie die Türen der Kapelle offen standen, richtete ich meinen Blick unverwandt nach draußen, wo die Bäume wieder sichtbar wurden, als hätte es sie schon immer gegeben. Als wir das Grab erreichten und ich das tiefe, rechteckig ausgehobene Loch in der lehmigen Erde sah, hielt ich für einen Augenblick den Atem an. Ein heftiges Erschrecken fuhr wie ein Stromstoß durch meinen Körper, als würde jetzt tatsächlich etwas Wirklichkeit, was ich wohl gewusst, aber gleichzeitig nicht zur Kenntnis genommen hatte. Es ist ein Verbrechen. Ich stellte mir vor, selbst zu tief erschüttert zu werden und sah mich bis zum letzten Atemzug mit meinen Händen in der schwer auf mir lastenden Erde wühlen, bis Erdbrocken meinen Mund für immer verschlossen. Die Kellnerin schenkte auch mir Kaffee in meine Tasse. Ich trank die dunkle, bittere Flüssigkeit langsam Schluck für Schluck aus. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, mein Kindsein, das an diesem Tag immer schwerer auf mir lastete, sei aufgehoben, so dass ich den Eindruck hatte, von niemandem mehr wahrgenommen zu werden. Ich hörte den Erwachsenen nicht zu. Nur wenn der Name des Vaters vorkam, drang dieser in mein Bewusstsein ein. Seltsam, aus dem Zusammenhang gerissen und aus großer Entfernung, als hätte er schon einen weiten Weg zurückgelegt. Besuch mich bald wieder, Markus. Auf der Rückfahrt fuhr Emily mit in dem Auto von Hans. Sie saß neben mir, gerade aufgerichtet mit einem erstarrten Gesichtsausdruck. Es ist ein Verbrechen. Ich sah aus dem Fenster und fühlte mich leichter, als kehrte ich nach langem Heimweh nach Hause zurück. Tecumseh stand breitbeinig an seinem Platz. Er hatte die Hände rechts und links in seinen Gürtel gekrallt. Er sah die streitenden Häuptlinge, hörte das Geschrei, die wahnwitzigen Worte, und ein böses, böses Lächeln lag um seinen Mund. Ein Lächeln, das die Verzweiflung seines Herzens zudeckte. Ich hörte, während ich mich noch einmal tief in die Bettdecke einkuschelte, wie jemand über den Flur ging. Mit einem Schritten erkannte ich, dass es Emily war. Ich wollte sie nicht sehen. Ich lauschte jetzt den gleichmäßigen, etwas schnaufenden Atemzügen meines Vetters Thomas, der seit 2 Tagen zu Besuch war und in dem Bett schlief, in dem sonst Babyface lag. Bist du wach? Er war 14 Jahre alt, hatte blonde, wie struppiges Stroh aussehende Haare, eine platte, nach oben gebogene Nase und kleine Sommersprossen unter den hellen Augen. Als Thomas nicht antwortete, schlich ich zu seinem Bett, hob leicht den äußeren Rand der Decke und schlüpfte zu ihm. Ich blieb ruhig liegen und spürte die wohlige Wärme wie einen weichen Mantel. Und dann geschah das, was ich zugleich wünschte und fürchtete. Ich spürte mit einem aufregenden Gefühl, wie langsam beginnend, dann immer schneller mein Glied sich vergrößerte und bald steif und fest von meinem Körper abstand. Ich spürte den Wunsch, mich an den Körper des Vetters zu drängen. Was ist denn los? Aber ich blieb liegen, ohne den anderen zu berühren. Ich schloss die Augen und hatte das auf eine für mich unbegreifliche Art beglückende Gefühl, nicht allein zu sein. Es ist ein Verbrechen. Dann, unvorhersehbar für mich, drehte sich Thomas zu mir um. Und als er meinen Körper berührte, schlang er im Halbschlaf seine Arme um mich. Eine seiner Hände rutschte an meinem Körper hinunter und berührte mein Glied. Und aus Thomas' Mund kam ein leises, grunzendes Geräusch. Ich ließ mich schnell aus dem Bett gleiten. Was ist denn los? Ich antwortete darauf kein Wort, und der Vetter drehte sich zurück zur Wand. Während ich das leise Zittern in meinem Körper noch lange spürte. Hallo, Emily. Einen Augenblick dachte ich, als ich die Tür zur Küche geöffnet hatte, der Raum sei leer. Die Mutter stand selten früh auf seit dem Tod des Vaters. Ich spürte als kleinen scharfen Stich die Enttäuschung, dass niemand da war, mit dem ich reden konnte. Hallo, Emily. Doch dann sah ich Emily. Sie saß weit entfernt von der Tür am Ende des Tisches. Sie rauchte und ihr Blick, der immer häufiger eine Starrheit hatte, die ich nicht verstand, streifte mich nur kurz. Hallo, Emily. Ich machte zögernd ein paar Schritte in die Küche hinein. Aber dann, als das Schweigen in dem Raum auf meinen Schultern wie ein tatsächlich vorhandenes Gewicht lastete, rannte ich hinaus. Die kühle, noch vom Morgennebel feuchte Herbstluft füllte meine Lungen. Ich hatte das Gefühl, dass mein kleiner, magerer Körper größer und breiter wurde. Es war noch da. Schwarz und struppig sah es aus, mit großen, kreisrunden Augen, die mir dunkel entgegenschimmerten und in denen ich eine Traurigkeit vermutete, die vielleicht meine eigene war. Ich hatte dem Tier keinen Namen gegeben. Jedes Mal, wenn ich mich dem Käfig näherte, erwartete ich, dass das Tier mir seinen Namen zuflüstern würde, mit seinen spitzen, sich immer bewegenden Lippen. Beeil dich, Kleiner! Meine Schulwege waren einsam geworden, als ich nach dem Tod des Vaters auf eine andere Schule kam. Ich galt bald als Außenseiter in der Klasse, weil ich eine seltsame, trotzige Hemmung in mir entdeckte, neue Freundschaft zu finden. Beeil dich, Kleiner! Der ältere Schüler, der die Pausenaufsicht hatte, gab mir einen kräftigen Stoß in den Rücken, der nicht wehtat, mich aber stolpern ließ. Ich drehte mich zu ihm um, griff nach der Hand, die mich gestoßen hatte, und biss ohne Vorwarnung in das Fleisch des dicken Ballens unterhalb des Daumens. Ah, bist du verrückt geworden? Die Freude auf den Vetter, die mir den Nachhauseweg von der Schule hatte kürzer erscheinen lassen, schien sich mit einer beängstigenden Schnelligkeit aufzulösen. Thomas ist mit Hans zum Fußballspielen gegangen. Für einen Augenblick hatte ich das Gefühl, ganz leer zu sein. Lässt Hans Thomas denn mitspielen? Ich ging in mein Zimmer und zog unter dem Bett die große Kiste mit Bausteinen hervor, die sorgfältig in den verschiedensten Formen hergestellt der Rest eines kompletten Steinbaukastens waren, mit dem vielleicht mein Vater schon gespielt hatte. Ich errichtete ein Gebäude, das erst nach und nach in meiner Fantasie zu einem mächtigen Dom wuchs, in dem eine von Orgelklängen und Chorgesängen begleitete Beerdigungszeremonie stattfand. Markus, willst du mit uns spielen? Ihr seht doch, dass ich beschäftigt bin. Babyface und sein Freund Tom hockten sich neben mich auf den Teppich, während ich verbissen weiterbaute, als wollte ich an meinen Traum festhalten. Warum gehst du nicht mit uns raus und spielst in deiner Höhle mit uns? Das macht Spaß. Was soll denn das sein? Das siehst du doch. Und wozu ist die da? Die Fenster sehen aus wie Kanaldeckel. Wie am Vormittag auf dem Schulhof, der Stoß in den Rücken, lösten diese Worte von Tom in mir etwas aus, das ich hinterher nicht mehr verstand. Ich nahm den kleinen, schmalen Hammer, der im Kasten lag, schwang ihn über dem Kopf von Tom und ließ ihn auf seinen Kopf fallen. Aber im letzten Augenblick verlangsamte ich meine Bewegung, so dass der Hammerkopf fast sanft das Haar von Tom berührte. Die Mutter erschien und ich wusste sofort, dass sie mich zum ersten Mal in meinem Leben schlagen wollte. Sie hatte einen Kleiderbügel in der Hand. Und erst in diesem Augenblick wurde es mir bewusst, dass ich für alles der Ersatz sein musste. Auch für die Strafen des Vaters. Immer früher stiegen die Abendnebel aus dem Rasen auf. Und in der Dämmerung wurde der Wind kälter, als käme er aus Gegenden, in denen der Frost schon herrschte. Die letzten Blumen, die noch in dem fast verwilderten Garten blühten, waren kleine, blaue Astern, auf hohen Stängeln schaukelnd, deren untere Blätter schon die Schwärze des Winters hatten. Das Tier hatte sich hinten in der dunkelsten Ecke verkrochen. Vorsichtig holte ich es heraus und hielt es in meinen angewinkelten Armen. Zweimal drückte ich mein Gesicht in das warme, struppige Fell, während ich in meinen Händen das Klopfen des kleinen Tierherzens spürte. Es ist ein Verbrechen. Der alte weiße Mann mag kommen. Es wird ihm kein Haar auf seinem Haupt beleidigt werden. Und auch denen nicht, die mit ihm sind. Tecumseh ist Häuptling der Shawanos und er verspricht, dass keiner von euch getötet oder verletzt werden soll. Meine Leselust wurde zu einer Gier. Tecumseh war zu einem Mann geworden, für den ich ein Gefühl der Zuneigung empfand, wie ich es in der Wirklichkeit niemals erlebt hatte. Tecumseh ist der Bruder keines weißen Mannes. Während ich allein in meinem Zimmer im Bett lag und las, hörte ich, wie Emily heraufkam und sich in ihrem Zimmer einschloss. Es aber immer wieder verließ und in einem lauten Staccato der Schritte die Treppe hinunterraste. Es ist ein Verbrechen. Ich hatte Angst, Emily würde die Tür meines Zimmers aufreißen und ihr Geschrei in die Welt von Tecumseh eindringen. Wirst du tun, was du auf dem Hügel unter den Ulmen im Tal gesprochen hast? Wird es einmal einen weißen Mann geben, der einem Erdgeborenen das Wort hält, das er ihm gegeben hat? Oder wird Tecumseh wieder sein Haupt zur Erde senken und fragen müssen, wie es möglich sei, dass der gute Geist seinen roten Kindern so viel Unglück sendet? Im Badezimmer allein und beruhigt durch die verschlossene Tür drehte ich den Hahn über der Badewanne auf und ließ den Strahl warmen Wassers in die Wanne laufen, ohne den Stöpsel in die Abflussöffnung zu stecken. Du bist schon auf? Ich spürte, wie unter mir das warme Wasser mit einem leisen Gurgeln in den Abfluss lief. Einen Augenblick hatte ich den Wunsch, ganz von diesem Wasser bedeckt zu werden. Dann aber drehte ich meinen Körper so, dass mein steifes Glied unter den Wasserstrahl kam. Ich bog meinen Körper höher und höher dem Wasserhahn entgegen, bis ich die Anspannung nicht mehr aushalten konnte und den Hahn abdrehte. Als geschähe es im letzten rettenden Augenblick. Du bist schon auf? Schon lange. Mutter schläft noch. Ich weiß. Ich drehte mich um und ging die Treppe hinunter. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass die Mutter mir das Frühstück machen würde. Für mich hatte sie nach dem Tod des Vaters alle Kraft verloren, die sie vorher besessen hatte. So blieb alles in einer Unordnung, die mich manchmal mit dem Gefühl einer unbestimmten Angst erfüllte. Selbst in meiner Fantasie hatte das Kaninchen keinen Namen. Wo bist du? Ich nannte es nur das schwarze Tier. Wo bist du? Erst als ich genauer hinsah, entdeckte ich das Tier. Es lag im hinteren rechten Winkel der Kiste. Auch als ich das Gitter öffnete und in den Käfig griff, bewegte es sich nicht. Noch bevor ich den Körper des Tieres berührte, der kalt war und durch die Leichenstarre steif von einer abweisenden fremden Zerbrechlichkeit, wusste ich, dass mein Tier tot war. Markus, du musst doch zur Schule. Ich legte alles Heu, was ich vom Boden des Käfigs zusammenscharrte, über das Tier, damit niemand es sehen konnte. Als wollte ich den Tod des Kaninchens zu meinem Geheimnis machen, um ihn zu begreifen. Soll ich dir Frühstück machen? Als ich die Küche verlassen wollte, kam Emily noch ungekämmt, mit müde, halb geschlossenen Augen mir entgegen. Sie trug wieder ein schwarzes Kleid, das für mich immer das gleiche Indianerkleid zu sein schien. Nein, nicht nötig. Ich habe schon was gegessen. Ist etwas passiert? Ich erkannte sofort in ihrer leisen, schleppenden Stimme, dass Emily heute nur traurig war und die Gefahr, ihren Angriffen ausgesetzt zu sein, gering. Du siehst aus, als wäre etwas passiert. Nein, nichts. Ich muss los. Ich wollte es beerdigen. Hallo, Markus! Benno war etwas größer als ich. Sein Körper war breiter. Er machte einen wuchtigen und starken Eindruck. In seinen Augen war immer ein leichtes, fröhliches Blitzen. Weißt du eigentlich, wie sie das machen? Ich wollte es beerdigen. Das Ficken. Der Mann steckt seinen Schwanz in das Loch von der Frau. Dann bewegt sich der Mann ganz schnell. So. Benno machte die linke Hand zu einer Faust und steckte den gestreckten Zeigefinger der anderen Hand hinein. Markus! Als ich meinen Namen hörte, schreckte ich auf. Ich hatte den beginnenden Unterricht kaum wahrgenommen, da die Kopfschmerzen, die ich fürchtete, sich mit einem immer stärker werdenden Pulsieren in der linken Kopfseite ankündigten. Markus, du hast einen guten Aufsatz geschrieben. Den besten von allen. Ich wollte es beerdigen. Komm mal nach vorne und lies uns deinen Aufsatz vor. Ich stand auf, trat aus der Bank heraus und ging langsam auf das Lehrerpult zu. Ich hatte das Gefühl unendlicher Mühe beim Gehen. Gleichzeitig verstärkte sich ein immer heller werdendes Flimmern vor meinen Augen. Und noch bevor ich das Pult erreicht hatte, fiel ich ohnmächtig auf den Boden des Klassenzimmers. Als ich nach Hause kam, ging ich gleich in den Garten und blieb erst vor dem Käfig des Tieres stehen. Einen Augenblick hatte ich den Wunsch, alles möge nicht wahr sein. Aber dann deckte ich das Heu ab und zog den steifen Tierkörper zu mir heran. Sorgfältig reinigte ich ihn von allen Resten des getrockneten Grases, die in seinem Fell steckten. Benny! Benny! Den Schuhkarton und das Kreuz, das ich aus zwei Leisten zusammengenagelt hatte, trug ich zum Käfig, legte das Tier vorsichtig in den Karton, aber verschloss den kleinen Sarg noch nicht. Stattdessen legte ich das Kreuz über die Öffnung. Heute Nachmittag ist eine Beerdigung im Garten. Erzähl das deinen Freunden. Sie sollen alle kommen. Im Gegensatz zu mir besaß Benny viele Freunde, die in der Nachbarschaft wohnten. Wen beerdigst du denn? Das Kaninchen. Aus Spaß? Nein, nicht aus Spaß. Es ist gestorben. Und warum? Weil es zu allein war. Deshalb. Irgendetwas schien der Mutter an meiner Idee von der Beerdigung zu gefallen. Sie versprach, obwohl sie eigentlich das Klavier nie mehr anrührte, einen Choral zu spielen. Die Beerdigung ist zu Ende. Ich lief in mein Zimmer und zog die gleichen Sachen an wie bei der Beerdigung des Vaters. Als ich neben dem Klavier stand, den kleinen Sarg des Tieres vor mir auf den Tisch, während sich hinter mir die unruhigen Freunde Bennys versammelt hatten, spürte ich, wie unaufhaltsam die Tränen sich in meinen Augen sammelten und über mein Gesicht strömten. Die Beerdigung ist zu Ende. Bis ich aus Angst, mich nicht mehr beherrschen zu können, beide Hände vor mein Gesicht legte. Ich versenkte den nun verschlossenen Karton in einer nicht sehr tiefen Grube, schaufelte sie zu und formte eine etwas erhöhte, glatte Fläche, in deren Mitte ich das Kreuz steckte. Die Beerdigung ist zu Ende. Nachdem die Freunde Bennys weg waren, blieb ich allein zurück. Bei der Beerdigung des Vaters hatte ich nicht geweint. Jetzt haben sie sie aufgegriffen, weil sie schreiend durch die Straßen gerannt ist. Wie lange willst du dir das noch ansehen? Ich war in mein Zimmer gegangen, wobei ich alle Energie brauchte, um das Gefühl zu bekämpfen, vollkommen überflüssig zu sein in diesem Haus. Ach, Hans. Ich ging zum Fenster und sah hinaus in den immer mehr verwahrlosten Garten, in dem niemand mehr das Laub zusammenhakte und die Knollen der Dahlien aus der Erde holte, um sie über den Winter zu retten. Sie bringen Emily zurück! Ich konnte vom Fenster aus das kleine Grab sehen, dessen Anblick mich für einen Augenblick mit Stolz erfüllte. Tecumseh hatte begonnen, sein Volk auf den Kampf mit den vordringenden weißen Siedlern vorzubereiten. Ich hätte mich überhaupt nicht gewundert, wenn Tecumseh mein Zimmer betreten hätte und mich aufgefordert hätte, als Freund an seinem Kampf teilzunehmen. Jetzt haben sie sie aufgegriffen, weil sie schreiend durch die Straßen gerannt ist. Wie lange willst du dir das noch ansehen? Folgt Tecumseh, ihr Krieger vom Orden der Hunde. Folgt dem jungen Berglöwen. Wo Tecumseh ist, ist Ruhm, Ehre, Auszeichnung. Wo Tecumseh ist, ist Gefahr und Sieg. Folgt dem heißblütigen Berglöwen, der sich zum Sprunge anschickt. Sein Totem ist Mut. Sein Blick ist Stolz. Seine Faust ist Erfolg. Es war dunkel, als ich das Haus verließ. Die Morgenluft trug noch die Kälte der Nacht in sich. Bleib doch stehen. Tecumseh war in seinem Kampf für sein Volk gezwungen worden, sich mit den Engländern gegen die Siedler zu verbünden, um so wenigstens Teile seiner bewaldeten Heimat zu retten. Bleib doch stehen. Als die Straßenbahn an der Haltestelle hielt, war sie schon überfüllt. Ich blieb eingezwängt mit dem Rücken an die Seitenwand des Wagens gepresst in der Menge stehen. Ich spürte, wie der Mann mit seiner in der Masse der aneinandergedrängten Menschen unsichtbaren Hand meine Hose berührte und genau an der Stelle, wo mein Glied war, den Druck der Hand verstärkte. Es ist ein Verbrechen. Ich erschrak, weil ich spürte, wie schnell mein Körper auf die Berührung reagierte. Bleib doch stehen. Aber ich konnte der Hand des Mannes nicht ausweichen. In meinem Körper war eine quälende Unruhe, die ich durch einen schnellen, hastigen Lauf bis zum Eingang des Schulhofes zu besänftigen suchte. Markus, du hast schon wieder eine ungenügende Lateinarbeit geschrieben. Hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Wir wollen als Schlittschuh laufen, im Blockland. Die Einsamkeit in der Schule schien mir immer selbstverständlicher zu werden. Uns fehlt noch einer in der Eishockeymannschaft. Willst du mitkommen? Darum war ich erstaunt, als mich nach der letzten Stunde Sebastian ansprach. Ja, gern. Gut, um 4, gleich hinter der Autobahn. Auf dem Nachhauseweg sah ich mich schon aufgenommen in einen Bund, wie ihn die Hunde Tecumsehs geschlossen hatten, treu bis in den Tod. Kein Wunder, dass dir das Essen oben und unten wieder rauskommt, wenn du so schlingst. Obwohl an diesem Nachmittag die Sonne schien, war es kalt. Ein schneller, frostiger Wind wehte über die weiten Eisflächen. Über dem gefrorenen Wasser schwebte ein bläulicher Dunst. Die aus dem Eis ragenden Bäume und Büsche warfen Schatten auf die glatte Fläche. und auf den nicht vom Wasser bedeckten Zaunpfählen saßen schwarze Vögel, die beim Näherkommen aufflogen. Mein Gesicht glühte. Ich fühlte, wie das Blut heiß in meinen Wangen pulsierte. Immer waghalsiger stürzte ich mich in den Kampf um den Puck. Ich spürte keine Erschöpfung. Das Gefühl, schwerelos über das Eis zu gleiten, breitete sich als ein befreiender Triumph in meinem ganzen Körper aus. Schon beim ersten Angriff nach der Pause flog der Puck von einem starken Schlag getroffen durch die Luft und traf mich im Gesicht, dicht unter dem rechten Auge. Während die anderen um mich herum standen und aufgeregt auf mich einsprachen, wusste ich, ohne es begründen zu können, dass ich die Probe nicht bestanden hatte. Dass mein Versuch, Freunde zu gewinnen, mit dem Schmerz, den ich als brennendes Klopfen unter der Haut fühlte, beendet war. Ich spiel nicht mehr mit. Du kannst doch wieder mitspielen, wenn es nicht mehr weh tut. Während die anderen weiterspielten, lief ich mit langsamen, vorsichtigen Schwüngen in die weite Fläche hinaus. Du brauchst nicht wieder mitzukommen. Du bist zu langweilig. Ich fühlte den kalten Wind gegen meinen Körper drücken und in die Öffnung meiner Jacke eindringen, bis auf die Haut. Aber nichts berührte mich, als hätte mich der Schlag gegen meinen Backenknochen betäubt. Du brauchst nicht wieder mitzukommen. Du bist zu langweilig. Weder Emilys laute, angreifende Stimme war zu hören, noch Bennys Lachen. Niemand war zu Hause. Meine Gedanken wanderten auf der Suche nach einem verlässlichen Anhaltspunkt immer weiter in die Vergangenheit. Ich sah das schwarze Tier vor mir, spürte die Wärme, als der Vetter zu Besuch war. Aber den Tod des Vaters und seine Beerdigung übersprang meine Erinnerung, als hätte sich eine alles auslöschende Dunkelheit über diese Zeit gesenkt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Einen Augenblick blieb ich am Klavier stehen und schlug drei Töne an. Sofort hörte ich auf, erschrocken bei dem Gedanken, Emily könnte mich hören. Ich ging in mein Zimmer. Aber lange hielt ich es nicht aus. Eine drängende Unruhe zwang mich, das Zimmer wieder zu verlassen. Ich schlich über den Flur bis zum Treppengeländer und spähte in die Diele hinunter. Erst, als ich sicher war, die Haustür ungesehen zu erreichen, lief ich die Treppen hinunter. Ich spürte die Abendkälte im ersten Augenblick wie einen Angriff. Was willst du? Läufst du mir jetzt auch schon nach? Warum geschahen immer mehr Dinge, die ich nicht verstand? Was willst du? Läufst du mir jetzt auch schon nach? Mit einem Ruck, der durch meinen ganzen Körper ging, blieb ich stehen. Vor mir am Fuß der Verandatreppe stand in der Dunkelheit eine in einen Mantel gehüllte Gestalt. Noch bevor ich erkannte, dass es Emily war, huschten die Bilder der Dämonen und Nachtfeen durch meinen Kopf, wie eine Erinnerung aus einer lange vergangenen Zeit. Eingehüllt in die Bettdecke las ich in meinem Buch. Im Westen zogen schweigend die Scharen der Söhne Manitus. Ich glaubte bis zuletzt mit einer hartnäckigen Hoffnung an einen guten Ausgang. Und als ich auf der vorletzten Seite las, dass Tecumsehs Stimme noch einmal verborgen im Hinterhalt laut aufklang und für immer verstummte, hörte ich nicht auf zu lesen. Im Westen zogen schweigend die Scharen der Söhne Manitus. Ich starrte auf die letzte Seite des Buches, auf der eine Karte der nördlichen Gebiete der Vereinigten Staaten abgedruckt war. Tecumseh ist Land zwischen dem Eriesee und dem Michigansee. Meine Tränen begannen unaufhaltsam aus mir herauszuströmen. Ich weinte um Tecumseh. Tecumseh stand lange auf seinem einsamen Platz. Er sah, wie weit sein Weg war. Der Wind, der durch das offene Fenster in das Zimmer eindrang, hatte nicht mehr die scharfe Kälte des Winters. Er war feucht und weich. Ich hielt ihm mein Gesicht entgegen, das schon seit Tagen wie im leichten Fieber brannte. Als ich das Zimmer verließ, drehte ich mich noch einmal im Türrahmen um. Als wollte ich mir das Bild, das ich zurückließ, ganz genau einprägen. Willst du auch ein Brötchen, Markus? In der Küche saßen Hans und Babyface am Tisch. Der Teekessel aus dünnem Edelstahl stand auf einer brennenden Gasflamme. Es roch nach Kakao. Benny hat sie ganz allein vom Bäcker geholt. Stimmt. Früher hätte ich mich gefreut, nicht allein frühstücken zu müssen. Aber heute empfand ich die Anwesenheit der Brüder nur als eine anstrengende Störung. Als die Tür aufging und Emily ohne ein Wort zu sagen die Küche betrat, sah ich kaum auf. Lass den Kessel stehen, Emily. Wenn du Wasser brauchst, kocht dir selber was. Ich hasste, ohne zu wissen, warum, die Verwahrlosung, der sich die Schwester in immer kürzeren Abschnitten überließ, und wusste nach einem Blick in ihr Gesicht, dass von ihr kein freundliches Wort zu erwarten war. Ich habe mir das Wasser aufgesetzt für meinen Geh Kaffee. Geh mir aus dem Weg! Gib den Kessel her, verdammt nochmal! Die beiden begannen einen stummen, erbitterten Ringkampf, wobei immer wieder etwas von dem kochend heißen Wasser aus dem Kessel spritzte. Emily schleuderte den Teekessel durch die ganze Küche an die gegenüberliegende Wand. Mutti! Da hast du ihn, du Schwein! Ich zuckte zusammen und zog den Kopf ein. Mutti! Hans ging zum Tisch und nahm Benny in den Arm, bis sein Weinen leiser wurde. Mein Gott, diese Verrückte. Ich sah zu den beiden hinüber, aufmerksam und mit dem Gefühl, etwas zu beobachten, das ich nicht mehr verstand. Dann verließ ich leise die Küche. Bevor ich das Haus verließ, lief ich in mein Zimmer und stopfte mein ganzes Geld, 5 10-Mark-Scheine und einen 50-Mark-Schein in die Tasche. Ich wusste nicht, warum ich das tat, aber es beunruhigte mich nicht mehr. Als gäbe es eine Stimme in mir, die mich überredete. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Für einen Augenblick beherrschte mich der Gedanke, sofort aus der Straßenbahn zu steigen und nach Hause zu laufen, mich dort in mein Bett zu legen und so lange zu warten, bis die Mutter käme und mir über das Haar streichen würde. Und alle, auch der Vater, saßen unten vor dem Kamin und warteten nur auf mich. Ich überquerte den Domhof, wo ich damals das Kaninchen gekauft hatte. Und als ich die Treppe zu den Türen des Doms erreicht hatte, stieg ich Stufe für Stufe hinauf. Ich setzte die Schultasche neben mich auf den Steinfußboden und lehnte mich gegen das Mauerwerk der Kirche, das noch die Winterkälte in sich gespeichert hatte, die meine Jacke durchdrang und meinen Rücken kalt berührte. Erst als ich die Schule betrat, bemerkte ich den Verlust meiner Schultasche. Aber ich kam nicht auf den Gedanken, umzukehren. Das Abhandenkommen der Tasche war mir gleichgültig. Ich wollte auf keinen Fall lange darüber nachdenken. In der Pause ging ich zum Tor in der Mauer, dessen aus Eisen geschmiedete Torflügel offen standen, und verließ den Schulhof. Ich hatte meine Jacke in der Schule zurückgelassen und der Wind fuhr ungehindert durch die weiten Maschen meines Pullovers. Ich spürte während des Gehens in meinen Beinen und Armen ein immer stärker werdendes Prickeln, als wären kleine Luftblasen in meine Adern geraten. Mit einem fast zufriedenen Gefühl, als folgte ich einer Stimme, die es gut mit mir meinte, ging ich weiter. 412, bitte zu Kasse 3. 412, bitte zu Kasse 3. Als ich die vielen, in allen Farben leuchtenden Spielsachen sah, spürte ich einen mich plötzlich überfallenden, stechenden Schmerz, der mir für einen Augenblick die Augen mit Tränen bedeckte. Musst du nicht in der Schule sein? Ich habe heute keine Schule. 412, bitte zu Kasse 3. 412, bitte zu Kasse 3. Ich empfand den Wind, der mich sofort wieder umfing, wie die Berührung eines alten Bekannten. Frierst du denn nicht? Dann hast du keine Jacke. Ich brauche keine Jacke. Mein Vater holt mich gleich mit dem Auto ab. Es war eine große schwarze Limousine, die ich gekauft hatte. Wie der Dienstwagen meines Vaters, mit dem er über Land gefahren war. Ist auch wirklich alles in Ordnung? Der Mann ging weiter. Er sah sich noch zweimal um. Da hast du ihn, du Schwein! Als ich das Frieren mit einem leichten Zittern in meinem ganzen Körper ausbreitete, stand ich auf und ging zurück in die Stadt. Die Plastiktüte, die Pappschachtel und das Auto ließ ich auf der Bank zurück. Ich hatte mir nicht überlegt, was ich Alfons sagen wollte, als ich die Treppenstufen zum Postamt, wo mein Vater gearbeitet hat, hinaufging. Die Idee, den Bruder in Hamburg anzurufen, war von allein entstanden. Mir war die Fähigkeit, mich selbst zu verstehen, verloren gegangen. Mitten in der Halle blieb ich stehen. Ich hatte das Gefühl, nichts mehr zu empfinden. Es breitete sich über den ganzen Körper aus und verhinderte jede Bewegung. Als ich an der Imbissbude den Geruch der frisch gebratenen Würstchen wahrnahm, spürte ich zum ersten Mal an diesem Tag einen Wunsch, den ich verstand. Hey du, kleiner Mann, du hast dein Wechselgeld vergessen. Gierig schlang ich drei Würstchen in mich hinein. Auf dem Weg zurück zum Markt sah ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Mutter mit Benny, der ihre rechte Hand in seiner hielt. Nachdenklich beobachtete ich die beiden, bis sie wieder aus meinem Blickfeld verschwanden. Hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Die Übelkeit kam mit der gleichen Heftigkeit wie das Hungergefühl. Markus! Markus! Den Kopf gegen eine Hausmauer gestützt, übergab ich mich so lange, bis nur noch eine bittere, brennende Magenflüssigkeit in meinem Mund hochstieg. Markus, bleib doch stehen! Noch einmal schien alle Energie in meinen Körper zurückzuströmen. Ich sah mich nicht nach Sebastian um und lief, bis ich das Ufer der Weser erreicht hatte. Im Westen zogen schweigend die Scharen der Söhne Manitus. Auf der anderen Seite des Flusses ragte der viereckige Turm des alten Wasserwerks aus den Bäumen. Ich ging langsam, meine Füße immer im gleichen Abstand vorwärts auf das Pflaster setzend, als wäre ein kleiner Motor in mir, der mich in Bewegung setzte. Es ist ein Verbrechen. Während ich auf dem Fluss sah, versuchte ich zum letzten Mal die Unordnung in meinem Kopf zu beseitigen, die verhinderte, dass ein Gedanke entstehen konnte und die mich, wenn ich nicht aufpasste, mit einer plötzlichen panischen Angst erfüllte. Obwohl mir das Atmen immer schwerer wurde, blieb ich auf einer Bank sitzen und beobachtete eine Gruppe von Jungen, die unten am Wasser Fußball spielten. Was machst du hier eigentlich? Ich schritt auf die fremde Villa zu, öffnete die unverschlossene Haustür und stand in einer dunklen Diele. Ich näherte mich der Treppe und begann hinaufzugehen. Was machst du hier eigentlich? So wie ich wieder auf der Straße war, ging ich weiter flussaufwärts, als wäre in mir eine Entscheidung gefallen. Am Weserstadion vorbei, am Schwimmbad, wo Alfons meine panische Angst vor der Tiefe des Wassers überwunden hatte. Als ich das Weserwehr erreicht hatte, wusste ich, dass ich am Ziel war. Ich ging auf die schmale, mit dicken Bohlenbrettern ausgelegte Fußgängerbrücke, die über den Wasserfall des gestauten Flusses führte. In der Mitte der Brücke blieb ich stehen. Ich versicherte mich durch schnelle Blicke, dass ich allein war. Dann kletterte ich über das Geländer und ließ mich hinunterfallen. Die Strudel des herabstürzenden Wassers rissen mich sofort in die Tiefe. Der von der Eisschmelze unbarmherzig kalte Strom ergriff mich und zog mich flussabwärts. Erst 10 Minuten später kam mein Körper wieder an die Oberfläche und trieb unter den Brücken hindurch. Es ist ein Verbrechen. Tecumseh, Bericht von meinem Tode, Hörspiel von Adolf Schröder. Die Personen und ihre Sprecher waren Markus Arthur Thieme, die Mutter Antje Hagen.